Abschnitt 11 aus Gedichte von Oskar Wiener. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Am Bach steht eine Linde. Volkslied. Am Bach steht eine Linde seit Urgroßvaters Zeit. Und wenn ich dich nicht finde an der Linde, so tu ich mir ein Leid. Ich habe eine Weide gepflanzt auf grauer Heide nach deinem ersten Kuss. Dort legt man mich zur Ruhe in der Truhe, weil ich bald sterben muss. Ende von Am Bach steht eine Linde.